Dritter Abschnitt. Der Inhalt der Schriften und Vorträge der ernsten Bibelforscher. Aufgrund der Bibelauslegungen des amerikanischen Juden Russell, welche jeder denkende Mensch als unsinnig und falsch erkennen muss, stellen die ernsten Bibelforscher, das heißt die dahinterstehenden internationalen Geldgeber und Bibelfälscher, eine Reihe von höchst merkwürdigen Behauptungen auf. Die bedeutungsvollsten folgen hier wörtlich und übersichtlich angeordnet unter Beisetzung der von den ernsten Bibelforschern angegebenen, als beweiskräftig bezeichneten Bibelstellen. A. Der Weltenplan Gottes. Die Erde ist furchtbar verderbt. Sie ist das in der Offenbarung Johannes genannte sündige Babylon, über welches das verkündete Gericht Gottes hereinbrechen muss. Dieses kommt über die ganze Erde, auch über die nichtchristlichen Nationen, weil sie sich mit den christlichen Völkern durch verschiedene Interessen verbunden haben. Das Wort des Propheten wird sich erfüllen, durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehret werden. Gegen Babylon, das heißt die Christenheit, wird sich der Grimm und Zorn Jehovas besonders stark wenden. Auf die Christenheit sind auch die Namen Edom, Ariel, also der böse Geist, anzuwenden. Aus der Bibel könne man diesen Weltenplan Gottes erkennen und im Voraus berechnen. Die Christenheit soll durch Krieg, Revolution, Anarchie, Hunger, Pestilenz von einem Ende bis zum anderen zur Einöde gemacht, in eine Wüstenei verwandelt werden. Siehe Lukas 21, 26. B. Die angebliche Vorausberechnung des göttlichen Heilsplans durch Russell an der Bibel. Von Russell wurde schon vor 30 Jahren anhand der Bibel ausgerechnet, dass im Herbst 1914 der Anfang des Zusammenbruches der sündigen Welt und der Christenheit, des Katholizismus und des Protestantismus, Krieg, Revolution und Anarchie kommen wird. Russell behauptet, er habe mit seiner Erkenntnis der göttlichen Wahrheit Recht behalten. Das alte, sündige Babylon, das ist, die Christenheit und das Christentum werden zusammenbrechen, und zwar in der ganzen Welt durch die Menschen. Menschen sind nach dem Talmud nur die Juden. Wir Nichtjuden werden im Talmud nur Tiere genannt. C. Die Kirche. Die katholische Kirche und das Papsttum sind wegen ihres Verfalles die Mutter der Huren, Offenbarung 17,5. Der Protestantismus in seinem Verfall ist die Tochter der Hure. Das Papsttum ist nach Offenbarung Johannes 17,3 ein Weib auf scharlachrotem Tiere, voll Namen der Lästerung, das 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Es ist ein Gräuel der Erde, ein Geheimnis der Bosheit. 2. Thess 2,7, Johannes 2,2-5, 1. und 2. Johannes Offenbarung 18,9 und 19,2. Der Protestantismus soll von der ganzen Welt verachtet und verspottet werden. Siehe Russell, Schriftstudien, Band 7, Seite 419. D. Die Schulen. Die aus staatlichen Mitteln unterstützten Universitäten verbreiten durch ihre Lehren den Unglauben und stürzen dadurch die Welt in Anarchie. E. Der Staatsumsturz. Jetzt ist die Zeit des Gerichtes und einer Neuordnung unter Führung des wiederkommenden jüdischen Messias, des Christus, gekommen. Die Zeit der Ernte ist da. Die nächsten Jahre werden den völligen Zusammenbruch bringen. Die äußere Mauer der sündigen Stadt Babylon, das ist die Staatsgewalt, muss zunächst fallen. Die mit Blutschuld beladenen Kaiser, Könige und Generäle machten die Untertanen zu Kanonenfutter, deshalb werden sie allen Tieren des Feldes zur Speise gegeben. Hesekiel 34,5. Die Könige sind nicht von Gottes Gnaden, darum sind sie durch der Menschen Ungnade gefallen. Weltanarchie, Hungersnot und Revolution werden einen Teil der Menschheit hinwegraffen. Eine Zeit der Drangsal wird kommen, desgleichen nie gewesen ist. Die scheinbare Verwirrung ist göttliche Harmonie, die nur Gutes schafft. F. Der Untergang der Kirche. Dann muss auch die zweite Mauer Babylons, das ist die Kirche, zusammenstürzen. Sie wird durch die Fluten der Anarchie verschlungen und vom Staat völlig getrennt werden. Papsttum, Katholizismus, Protestantismus als nicht von Gott gewollte Systeme werden fallen. Das wütend gemachte Volk wird sich, siehe Hesekiel 33,6, gegen die Geistlichkeit wenden wie zur Zeit der Französischen Revolution und in einem schrecklichen Karneval werden sie für die im Kampfe Verlorenen ein richtiges Totengeläute anstellen. Siehe Schriftforscher Nummer 29. Denn jene haben das Verbrechen begangen, in den Krieg zu ziehen und die Soldaten auf den Mord im Kriege zu vereidigen. Hier wird man unwillkürlich an die Lehren des Talmud, des wichtigsten jüdischen Religionsbuches, erinnert, in welchem von dem niederträchtigen, miserablen Reich der Christen die Rede ist. Die Vernichtung der Christenheit ist auf eine kleine Schar willkürlicher Menschen zurückzuführen, auf Führer und Leiter der Massen, auf den Papst, die Kardinäle, die Bischöfe, die Priester und Prediger, die Erwecker und andere Führer. Sie sind selbst schuld an ihrer Vernichtung durch das Volk, weil sie die Welt nicht davor zurückgehalten haben, dass sie in Anarchie und Vernichtung hineintrieb.